Abschnitt 4 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Knabenjahre am Mississippi. Als ich ein Knabe war, gab es unter meinen Kameraden in unserem Heimatsort am westlichen Ufer des Mississippi nur einen beständigen Ehrgeiz. Es war der, ein Dampfbootmann zu werden. Wohl hatten wir hin und wieder flüchtige Begierden anderer Art, aber sie waren nur vorübergehend. Wenn ein Zirkus erschien und wieder davonzog, so brannten wir eine Zeit lang nach der Lebensstellung eines Clowns. Die erste Negerminstrelgesellschaft, Fußnote, Negro Minstrels ist eine Sängergesellschaft von Negern, Ende der Fußnote, welche in unserer Gegend auftauchte, erweckte die Begierde in uns, es mit diesem Beruf zu versuchen. Und es gab sogar Zeiten, in denen wir ernstlich hofften, Gott würde uns, wenn wir gesund und am Leben blieben, Seeräuber werden lassen. Aber alle diese Wünsche und Träume zerrannen wieder, wie sie gekommen waren. Nur der Ehrgeiz, ein Dampfbootmann zu werden, blieb fest in unseren Seelen. Einmal an jedem Tag kam ein kleines Packboot stromaufwärts von St. Louis, ein anderes Tal abwärts von Keokuk, und legten jedes Mal bei unserem Städtchen an. Ehe sich dieses Doppelereignis vollzogen hatte, war alles Leben und Erwartung. Sobald es vorüber war, wurde der Tag öde und leer. Noch heute, nach Verlauf all der Jahre, kann ich mir ein getreues Bild von damals machen. Die weißen, im Sonnenschein eines heißen Sommermorgens träumenden Häuser, die Gassen öde oder doch nahezu so, vor den Läden der Uferstraße ein oder zwei Kommis, die auf ihren hintenüber an die Wand gelehnten Holzstühlen eingeschlafen waren, das Kinn auf der Brust, den Schlapphut tief über das Gesicht gezogen, ringsherum eine Menge Holzschnitzel und Späne, die über den Zeitvertreib, welcher sie derart erschöpft hatte, keinen Zweifel ließen. Auf dem Seitenweg spazierte ein Mutterschwein mit seinen Jungen und taten sich an Abfällen von Wassermelonen gütlich. Am Landungsplatz lagen zwei oder drei Haufen von Frachtstücken und ein Ballen Häute umher, in deren Schatten der alkoholduftende Trunkenbold des Ortes seinen Morgenrausch verschlief. Am Ende der Landungsbrücke schaukelten ein paar Flachbutter auf dem Wasser, aber nirgends war eine Menschenseele, um den leisen Getönen der anschlagenden Wellen zu lauschen. Und endlich der große und majestätische Mississippi mit seiner meilenbreit in der Sonne leuchtenden Flut, den dichten Waldungen des entgegengesetzten Gestades und seinen Landzungen oberhalb und unterhalb des Städtchens, wodurch er den Blick begrenzt und wie ein stiller und großartiger See erscheint. Plötzlich steigt ein schwarzes Rauchwölkchen hinter einer jener fernen Landzungen empor und ein farbiger Lastträger, weit berühmt durch sein scharfes Auge und seine Stentorstimme, stößt den Ruf aus. »Der Dampfboot kommt!« Und wie mit einem Zauberschlag ist die Szene verwandelt. Der Ortstrunkenbold reibt sich die Augen, die Ladendiener erwachen, Wagenrasseln und Karrenrollen ertönt, jedes Haus und jeder Laden entsendet einen Beitrag in Menschengestalt zu dem plötzlich das Ufer erfüllenden Leben, und im Handumdrehen ist das ganze Städtchen, eben noch Schlaf und Tod, ganz und gar Leben und Bewegung. Lastwagen, Schubkarren, Packträger, Arbeiter, Männer und Knaben hasten und eilen von allen Seiten her nach dem gemeinsamen Ziel des Landungsplatzes. Dort angelangt heften sich alle Blicke auf das herandampfende Boot, als wäre es ein Wunder, das sich ihnen zum ersten Male enthüllt. Und es ist auch tatsächlich ein wunderhübscher Anblick, dieses Boot, wie es scharf, sicher und selbstbewusst einherbraust. Es hat zwei hohe, oben verzierte Rauchfänge, zwischen denen ein goldenes Emblem in der Sonne glitzert, das ganz aus Glas und zierlichem Holzwerk bestehende Pilotenhäuschen ragt vom obersten Deck wie ein Zuckerbäcker-Kunstwerk empor. Die Radkasten tragen die Namen des Bootes inmitten eines goldenen Strahlenkranzes. Die verschiedenen Decks sind von sauberen weißen Geländern eingefasst. Vom Flaggenstock flattert grüßend eine prächtige Flagge hernieder. Die Türen des Heizraumes sind weit geöffnet und die Feuer glühen lustig. Die oberen Decks sind ganz schwarz voll Passagiere. Der Kapitän steht oben neben der großen Glocke, stattlich und ruhig. Die Bewunderung und der Neid aller. Große schwarze Massen chaotischen Rauches quellen aus den Schornsteinen. Ein billiges Schauspiel, das von den Heizern dadurch hervorgebracht wurde, dass sie kurz vor der Ankunft an einem Halteplatz ein Stück harziges Pitchpine, das amerikanische Tannenholz, in die Feuer warfen. Die Mannschaft ist auf dem Vorderdeck gruppiert, die Landungsbrücke ragt über die Seite des Boots hervor und der beneidenswerteste aller Matrosen steht, das Ende eines dicken Taues in der Hand, malerisch und weithin sichtbar auf ihr. Jetzt tönt ein lautes Schrillen aus dem kleinen Dampfrohr, der Kapitän hebt die Hand, eine Glocke läutet, die Räder stoppen, dann schlagen sie rückwärts, das Wasser zu Schaum peitschend, und der Dampfer steht regungslos. Nun entsteht ein toller Wirrwarr, in dem die einen ans Land, die anderen an Bord drängen und gleichzeitig die Frachtstücke eingeladen und ausgeladen werden. Dazwischen schreit und flucht die Mannschaft, um sich die Arbeit zu erleichtern. 10 Minuten später und alles ist vorüber. Der Dampfer ist wieder in Fahrt. Schon treibt er mitten im Strom dahin, ohne Flagge am Stock und ohne das Schauspiel qualmender Schornsteine. Nach abermals 10 Minuten verschwindet er hinter der entgegengesetzten der beiden Landzungen und der Ort ist in seine alte Totenstille und der Ortstrunkenbold in seinen Schlummer neben den Häuten zurückgesunken. Mein Vater war Friedensrichter des Städtchens und ich glaubte nicht anders, als dass er Gewalt über Leben und Tod aller übrigen Menschen besaß und jeden, der ihn ärgerte, hängen lassen konnte. Das war genug, um mein Selbstgefühl zu befriedigen, aber der Wunsch, ein Dampfbootmann zu werden, machte sich trotzdem mit immer wachsender Stärke geltend. Zuerst wünschte ich, Kajütsjunge zu werden, damit ich beim Anlegen des Bootes in einer weißen Schürze erscheinen und ein Tafeltuch über das Geländer hinweg ausschütteln konnte, wo mich alle meine früheren Kameraden sehen konnten. Später hielt ich es für begehrenswerter, der Matrose zu sein, welcher bei Ankunft des Dampfers mit dem Tau in der Hand auf dem Ende des vorgeschobenen Landungssteges steht, weil derselbe ganz besonders auffällt. Aber das waren nur Träume, zu himmlisch, um auch nur ferne die Annahme, dass sie je Wahrheit werden könnten, aufkommen zu lassen. Eines Tages verschwand einer unserer Kameraden in der geheimnisvollsten Weise. Wochen und Monate hörte man nichts von ihm. Endlich sahen wir ihn wieder. Sahen ihn wieder als Maschinistengehilfen auf einem Dampfboot. Dieser Vorfall schlug das ganze Gebäude meiner in der Sonntagsschule erworbenen Moral in Trümmer. Jener Knabe war von jeher ein notorisches Weltkind gewesen, während ich gerade das Gegenteil war. Und doch hatte ihn das Schicksal so hochgehoben, während es mich in Dunkelheit und Jammer schmachten ließ. Er trug sein Glück und seine Größe ziemlich protzig zur Schau. Er wusste es stets so einzurichten, dass er, während sein Boot anlegte, irgendetwas zu putzen hatte. Und dann stellte er sich gerade so zu seiner Arbeit, dass wir ihn alle sehen und beneiden konnten. Und allemal, wenn sein Boot bis zum nächsten Tage rastete, besuchte er seine Eltern und stolzierte in der Stadt herum in seinen schwärzesten und fettigsten Kleidern, so dass es absolut niemandem entgehen konnte, dass er ein Dampfbootmann sei. Zu gleicher Zeit bediente er sich in seiner Ausdrucksweise mit besonderem Fleiß allerlei technischer, auf Dampfschiffen gebräuchlicher Bezeichnungen und Redewendungen, als sei er so daran gewöhnt, dass er an die gewöhnlichen Menschen, welche nichts davon verstanden, gar nicht dachte. Er konnte von der Backbordseite eines Pferdes in einer so ungezwungenen und natürlichen Weise sprechen, dass er den gutmütigsten von uns wütend machte. Und dann schwatzte er immer von Saint Louis mit einer Betonung, als wäre er einer der ältesten Bewohner jener wundervollen Stadt und erzählte von dem letzten Feuer daselbst, welches er hatte löschen helfen und rechnete uns vor, wie viele Male unsere Stadt abbrennen müsste, ehe wir den Ruhm einer solchen Feuersbrunst in Anspruch nehmen dürften. Zwei oder drei von uns hatten sich lange eines besonderen Ansehens erfreut, weil sie einmal in St. Louis gewesen waren und eine vage Idee von seinen Wundern hatten. Aber mit ihrem Glanze war es nun aus und vorbei. Sie verfielen in demütiges Stillschweigen und suchten sich zu drücken, so oft der widerwärtige Maschinistenaffe erschien. Und nicht genug damit, der Bursche hatte auch Geld und Haaröl dazu. Selbst eine höchst anmaßliche Silberuhr mit einer ganz unleidlich blitzenden Tombak-Kette besaß er. Hosenträger verachtete er und trug statt ihrer einen ebenso albernen wie auffallenden Lederriemen. Wenn je ein junger Mensch von seinen Kameraden bewundert und gehasst wurde, so war es dieser. Kein Mädchen konnte ihm widerstehen. Er stach jeden Burschen im Orte aus. Als endlich sein Boot in die Luft flog, erfüllte dies unsere Gemüter mit einer stillen Freude und einer Beruhigung, wie wir sie seit Monaten nicht gekannt hatten. Als er aber eine Woche danach wieder leibhaftig im Städtchen ankam und über mit Pflastern und Binden bedeckt am Sonntag in der Kirche erschien, ein strahlender Held, angestarrt und angestaunt von jedermann, da schien es uns denn doch, als habe die Parteilichkeit der Vorsehung für ein unwertes Reptil einen Grad erreicht, dass die übrige Menschheit zur Kritik herausgefordert wurde. Das Leben und die Laufbahn dieses Geschöpfes konnte nur eine Folge haben und dieselbe ließ nicht lange auf sich warten. Knabe um Knabe ging auf den Fluss. Der Sohn des Geistlichen wurde Maschinist. Die Söhne des Doktors und des Postmeisters erlangten Stellungen als Gepäck- und Frachtschreiber. Der des Spirituosenhändlers brachte es zum Schenkboot auf einem Missouri-Boot. Die 4 Jungen des Hauptellenwarenhändlers des Ortes und die 2 des Bezirksrichters endlich wurden Lotsen. Lotsen war das Höchste von allem. Selbst in jenen Zeiten der Sparsamkeit und der geringen Bezahlung erhielt ein Lotse einen fürstlichen Gehalt, 150 bis 250 Dollars den Monat und alles frei. 2 Monate seines Einkommens kamen dem Jahresgehalt eines Geistlichen gleich. Man denke sich die Verzweiflung derer von uns, die zurückbleiben mussten, die nicht, wenigstens nicht mit dem Willen ihrer Eltern, auf den Fluss durften. Und so geschah es denn eines Tages, dass ich durchging. Ich schwur mir zu, niemals zurückzukehren, außer als Lotse in vollster Glorie. Aber wie ernst ich es auch meinte, es wollte und sollte mir damit nicht glücken. Ich machte in aller Bescheidenheit meine Aufmunterung an Bord verschiedener Dampfer, welche, sardinengleich zusammengeschichtet, längs der Werft von St. Louis lagen, und erkündigte mich demütig nach den Lotsen, wurde aber von den Matrosen und sonstigen Angestellten kurz und kühl abgewiesen. Wohl oder übel musste ich mir diese Behandlung gefallen lassen und tröstete mich mit den Bildern einer besseren Zukunft, wenn ich ein großer und berühmter Lotse sein würde, mit Geld genug, um einem Heer von diesen Matrosen und Schreibern den Garaus zu machen und den Schaden zahlen zu können. 3 Monate später, und diese und ähnliche Hoffnungen hatten den Todeskampf in mir gekämpft. Ich erwachte eines Morgens ohne irgendeinen Ehrgeiz, aber ich schämte mich, nach Hause zurückzukehren. Ich befand mich gerade in Cincinnati und entschloss mich, an die Wahl eines neuen Lebensberufes zu gehen. Der Zufall wollte, dass ich kurz vorher von den neuesten Entdeckungen im Gebiet des Amazonenstromes durch eine von unserer Regierung dahin entsendete Erforschungsexpedition gelesen hatte. Es war darin gesagt, dass infolge gewisser unüberwindlicher Schwierigkeiten ein Teil des fraglichen Gebietes, der an den Quellen des Stromes etwa 4000 Meilen von seiner Mündung entfernt lag, unerforscht hatte bleiben müssen. Von Cincinnati nach New Orleans war es nicht ganz 1500 Meilen. Ich hoffte bestimmt, dort ein Schiff zu finden, um damit den Rest der 8 bis 10.000 Meilen nach den Quellen des Amazonenstromes zurückzulegen. Ich hatte gerade noch $30 übrig. Was konnte ich Besseres damit tun, als hingehen und die Erforschung des Amazonenstromgebietes vollenden? Weitere Gedanken machte ich mir bei der Sache nicht. Es ist nie meine Stärke gewesen, mich mit Kleinigkeiten und Einzelheiten abzugeben. Ich packte meinen Handkoffer und nahm auf einem der ältesten Kasten, der den Ohio und Mississippi damals unheimlich machte, dem Paul Jones, Passage nach New Orleans. Für den Betrag von $16 hatte ich den Vorteil, alleiniger Inhaber der verwitterten und abgeschabten Pracht des Hauptsalons zu sein, da das Boot jeden Vorzug der Welt besaß, nur den nicht, anspruchsvollere oder weisere Reisende anzuziehen. Als wir nun den breiten und grünen Ohio hinabkeuchten, wurde ich plötzlich ein neues Wesen und der Gegenstand meiner eigenen Bewunderung. Ich war ein Reisender. Nie schien mir ein Wort in meinem Munde einen so wundervollen Klang gehabt zu haben. Ich hatte ein überströmendes Gefühl, ein schwellendes Bewusstsein in mir, mich auf dem besten Wege nach den geheimnisvollsten Ländern, nach den entlegensten Klimaten zu befinden. Ein Gefühl in ein Bewusstsein, wie ich sie seitdem nie wieder gehabt habe. So erhebend und verklärend waren beide, dass alles unedle Fühlen von mir wich und ich es sogar über mich vermochte, auf die nicht reisende Welt mit einem Mitleid herabzublicken, welches durch keine Beimischung von Verächtlichkeit entadelt wurde. Dennoch konnte ich es mir nicht versagen, wenn wir an kleinen Städtchen und sonstigen Uferplätzen anlegten, mich nachlässig über das Geländer des oberen Decks zu lehnen und mich in dem Neide zu sonnen, den ich der am Landungsplatz versammelten Jugend einflößte. Schien es mir, als ob sie mich nicht entdecken wollte, so hustete ich wohl oder schneuzte mich mit möglichster Deutlichkeit, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, oder suchte mir einen Platz aus, wo nichts sie davor retten konnte, mich zu sehen. Und sobald sie mich sahen, begann ich zu gähnen, mich zu dehnen und zu rekeln, mit einem Wort in allen jenen Kundgebungen zu ergehen, durch die ein Reisender seine Ermüdung und seinen Widerwillen gegen das Reisen zu erkennen zu geben pflegt. Gleichzeitig hatte ich es mir zur Regel gemacht, barhaupt einherzugehen und mich möglichst an Plätzen aufzustellen, wo Sonne, Wind und Wetter uneingeschränkte Verfügung über mein Gesicht hätten. Alles nur, um das Ansehen eines echten, bronzierten, verwitterten Reisenden zu bekommen. Und in der Tat, ehe der zweite Tag vorüber war, empfand ich eine Genugtuung, die mich ganz und gar mit Seligkeit erfüllte, denn ich bemerkte, dass meine Haut am Hals und im Gesicht sich abzuschälen begann. Ich wollte nur, die Knaben und Mädchen in meiner Heimat hätten mich jetzt sehen können. Wir kamen rechtzeitig nach Louisville, oder doch wenigstens in die Nähe, gerieten aber auf die mitten im Fluss befindlichen Felsen und blieben hier so fest sitzen, dass wir erst nach 4 Tagen weiterkamen. Was mich anbelangt, so erweckten die gemeinsam überstandenen Schwierigkeiten und Gefahren ein ebenso unwillkürliches wie starkes Gefühl der Zugehörigkeit zu dem Fahrzeug und der auf ihm heimischen Personen in mir. Ich kam mir wie eine Art Sohn des Kapitäns oder ein jüngerer Bruder der Offiziere vor, und vergebens würde ich mich bemühen, dem Stolz Worte zu leihen, der ob dieser eingebildeten Würde mein Herz schwellte, oder die Hingebung zu schildern, die mich an diese Menschen kettete. Allerdings wusste ich damals noch nicht, welch geringe Wertschätzung der flussbeherrschende Dampfbootsmann für derartige Empfindungen einer anmaßenden Landratte zu hegen pflegt. Nur zu bald sollte ich es erfahren. Vor allen Dingen war es der riesige erste Steuermann, von dem ich ums Leben gern irgendein geringes Zeichen der Beachtung erhalten hätte. Mit ängstlicher Aufmerksamkeit lauerte ich auf die Gelegenheit, durch eine kleine Gefälligkeit oder einen Dienst mir diese Gunst des Schicksals zu gewinnen. Endlich bot sie sich dar. Unter bei dergleichen Anlässen üblichen Spektakel wurde eine neue Spiere, Ladebaum, auf dem Vorderdeck angebracht. Ich stand in bescheidener Zurückhaltung in der Nähe und sah zu, als plötzlich der Steuermann nach einer Handsparke rief. Im Nu war ich an seiner Seite. »Sagen Sie nur, wo sie ist, und ich hole sie.« Wenn ein Lumpensammler der New Yorker Water Street sich plötzlich dem Kaiser von Russland zu einer diplomatischen Sendung zur Verfügung stellen würde, so könnte dieser in kein größeres Erstaunen versetzt werden, als mein riesiger Steuermann durch mein kleines Anerbieten ihm die Handsparke zu holen. Sogar sein Fluch blieb ihm in der Kehle stecken. Er stand regungslos und starrte zu mir nieder. Mindestens 10 Sekunden kostete es ihm, bis er seine gebannten Geister wieder gesammelt hatte. Dann stieß er mit einem mir unvergesslichen Ausdruck die Worte hervor. »Val, wenn das nicht über den Teufel geht!« und machte sich wieder an die Arbeit mit der Miene eines Mannes, dem eben etwas ganz Besonderes in die Quere gekommen war. Ich schlich mich hinweg und begrub mich für den Rest des Tages in die Einsamkeit meiner Koje. Ich ging nicht zum Mittagessen und selbst am Abendtisch erschien ich erst, als alle übrigen längst fertig waren. Mein Zugehörigkeitsgefühl zu der Schifffamilie war jetzt lange nicht mehr so stark wie vor dem. Erst allmählich kehrte mein Wut und mein Selbstvertrauen wieder zurück. Es tat mir leid, dass ich gegen den Steuermann mit so bitterem Hass erfüllt war, denn man konnte nicht anders als ihn bewundern. Er war 6 Schuh hoch und hatte die Kraft eines Stiers. Sein Gesicht war ganz und gar bärtig. Auf seinem rechten Arm war eine rote und eine blaue Frau tätowiert, jede mit einem blauen, an rotem Seile hängenden Anker zur Seite. Und endlich war er die Vollkommenheit selbst im Fluchen. Wenn unter seiner Aufsicht Ladung gelöscht oder eingenommen wurde, so stellte ich mich immer wieder so, dass ich alles hören und sehen konnte. Er füllte die ganze Größe seiner Stellung und versäumte auch keine Gelegenheit, sie der Welt fühlbar zu machen. Selbst den einfachsten Befehl erteilte er, als gelte es, einen plötzlichen Blitz zu schleudern, um mit einem lange anhaltenden Donner von Verwünschungen zu begleiten. Man konnte nicht umhin, die Art und Weise, in der eine gewöhnliche Landratte einen Befehl erteilen würde, mit der Großartigkeit, mit der dieser Steuermann es tat, zu vergleichen. Eine Landratte, die den Landungssteg um 1 oder 2 Fuß weiter vorangeschoben haben wollte, würde sich etwa wie folgt ausgedrückt haben. »James oder William, sei einer von euch so gut, das Brett davor zu schieben.« Mein Steuermann dagegen ließ aus derselben Veranlassung den folgenden Wortkatarakt los. »Hier, Jungens, das Gangbrett voran! Verdammt, noch einmal, vorwärts, sag ich!« »Was sagt er? Haut ihn auf den Schnabel! Hierher, hier!« »So, Jungens, noch ein Stück, noch eins! Verwünscht, Herr, wollen Sie auf dem Brett einschlafen oder darauf wohnen bleiben?« »Weiter nach hinten, sag ich. Genug so. Oder soll es gleich hinten über Bord, hey? Wohin geht ihr mit dem verdippten Fass da? Wenn ihr nicht gleich macht, dass ihr mir damit aus den Augen kommt, lasse ich euch gleich verschlucken. Oder ich will des Teufels sein, ihr fett es Zitterding von Schildkröte und lahmen Esel.« Und da sollte man dabei stehen und nicht von dem Wunsch verzehrt werden, ebenso sprechen zu können? Als ich meine Beschämung und mein Kummer über das Abenteuer mit dem Steuermann etwas zu legen begonnen hatte, richteten sich meine Blicke auf den letzten und bescheidensten Angestellten des Bootes, den Decknachtwächter, und ich beschloss, wenigstens mit diesem ein persönliches Verhältnis zu erzwingen. Zwar wies auch er meine Annäherungsversuche zuerst in der unfreundlichsten Art zurück, als ich ihm jedoch eine neue Tonpfeife schenkte, wurde er weicher. Erst erlaubte er mir, mit ihm auf dem Sturmdeck bei der großen Glocke zu sitzen, dann schmolz seine Zurückhaltung in zusammenhanglos hingeworfene Worte, und endlich schlossen sich diese zu einer vollständigen Unterhaltung zusammen. Es blieb ihm wohl nichts anderes übrig. Ich hing mit solcher Hingebung an seinen Lippen und machte aus meinen Empfindungen so wenig ein Hehl, dass es ihm nicht entgehen konnte, wie sehr mich seine Herablassung beglückte und erhob. Er nannte mir die Namen von dämmernden Ufervorsprüngen und dunklen Flussinseln, als wir in der feierlichen Nacht unter dem friedlichen Blinken der Sterne daran vorüberglitten, und schließlich kam er auch auf sich selbst zu sprechen. Für einen Menschen, dessen wöchentlicher Gehalt $6 betrug, war er vielleicht ein wenig zu gefühlvoll, oder richtiger gesagt, er hätte einer älteren und erfahreneren Person als mir leicht zu erscheinen können. Aber ich trank seine Worte in mein dürstendes Gemüt und nahm sie mit einer Gläubigkeit auf, die Berge hätte versetzen müssen, wenn man sie hierzu verwendet hätte. Was scherte es mich, dass er schäbig aussah und schmierig war und dass er auf weite Entfernungen nach Geneva duftete? Was scherte es mich, dass seine Grammatik schlecht, seine Aussprache noch schlechter war und dass die Art, wie er das unerlässliche Fluchen betrieb, so sehr jedes künstlerischen Hauches entbehrte, dass es seine Unterhaltung, anstatt ihr höheren Reiz zu verleihen, vielmehr beeinträchtigte? Er war ein Mann, dem übel mitgespielt worden war, der stürmische Zeiten gesehen, der gelitten hatte. Das war für mich entscheidend. Als ich seinen Stolz so weit überwunden hatte, dass er mir seine traurige Geschichte erzählte, fielen ihm Tränen von den Wimpern auf die Laterne in seinem Schoß, und ich schluchzte vor Mitgefühl laut auf. Er teilte mir mit, dass er der Sohn eines englischen Edelmannes sei. Er wusste nicht recht, ob eines Grafen oder eines Ratsherrn, meinte aber wahrscheinlich von beiden. Sein Vater liebte ihn zärtlich, aber seine Mutter hasste ihn von der Wiege an. Noch als kleiner Knabe wurde er nach einem von den alten, uralten Colleges geschickt. Er erinnerte sich nicht mehr recht nach welchem. Dann starb sein Vater plötzlich und die Mutter riss das ganze Vermögen an sich und setzte ihn vor die Türe. In dieser Lage boten verschiedene Mitglieder der englischen Aristokratie, mit denen er aufgezogen worden, ihren ganzen Einfluss auf, um eine Volontär-Schiffsjungenstelle auf einem Westindienfahrer zu besorgen. Und so war er aufs Wasser gekommen. Einmal bei diesem Punkt in seiner Lebensgeschichte angelangt, verlor mein Nachtwächter jeden Faden und die Fortsetzung seiner Erzählung war nur noch ein einziges Chaos von Daten, Örtlichkeiten, Namen und unglaublichen Abenteuern. Eine epische Sündflut, so voller Schrecknisse und um eines Haaresbreite abgewendeter Lebensgefahren, so strotzend von bewusster und unbewusster menschlicher Schlechtigkeit und so triefend von Blut und Tränen, dass ich sprachlos dasaß, lauschend, bewundert, staunend und anbetend. Es war kein kleiner Schmerz für mich, als ich später dahinter kam, dass er ein gemeiner, unwissender, sentimentaler, halbverrückter Schwindler war, ein nie in der Welt gewesener Eingeborener der Wildnisse von Illinois, welcher eine Unmasse von Kolportageromanen verschlungen und ihre Ungeheuerlichkeiten in sich aufgenommen hatte, bis er am Ende aus den verschiedensten Fäden seine eigene wirre Geschichte zusammengewoben, die er unerfahrenem, halbflüggen Folge wie mir erzählte, bis er schließlich selbst daran glaubte. Ende von Abschnitt 4.